Und die ganze Szene, die hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Drei Pommes aus den 50s, 60s, deine Solo tanzt gemein. Ob Solo oder Fiorucci, das leg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Deine blauen Augen machen mich so sentimental. Deine blauen Augen, weil du mich schon schaust, mir ganz egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Er kommt zu glauben, was ich dazu fühle, ist nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Lebensgefährlich, so viel Gefühl! Bei seinen Fixen schlaf ich ein, ich will ja nicht in London sein. Bei Sex and Rock, sein Rock'n'Roll, ist es nur ein stumpfer Einfall, da bleib ich kühl, kein Gefühl. Die Knechte, mach mich dumm und stumm. Für einen alten Luxus, leg ich mich nicht rum. Jetzt ist es scheiß. Ist wirklich reich. Und deine blauen Augen machen mich so sentimental.